Spätestens das Coronavirus und die damit einhergehenden Einschränkungen haben gezeigt, welche Berufsgruppen für das Überleben aller essentiell sind und welche gut bezahlten Jobs irrelevant für den Erhalt der Gesellschaft. Leistung ist ein relativer Begriff, weil wir keine Messwerte oder Einheiten für sie haben. Ein Supermarktverkäufer leistet körperliche Arbeit, er schleppt x Kilo am Tag hin und her, spricht mit x Kundinnen, versorgt x Ortsbewohner mit lebenswichtigen Waren. Ein Supermarktinhaber trifft x Entscheidungen am Tag, verhandelt mit x Zulieferern, fährt auf x Messen, um sich neue Produkte anzusehen und führt x Mitarbeitergespräche. Egal, was man für x einsetzt, Leistung wird sich in Geld nie exakt bemessen lassen. Gerechtigkeit hingegen kann man mit Geld sehr wohl herstellen. Darum sollte es gehen.